mein Punkt wäre, von dem, was ihr immer sprecht, also die, es wurde hier immer irgendwie die Frage des Proletariats oder der Mittelschicht irgendwie gestellt, wenn es darum ging, wer jetzt eigentlich in Teheran und im Iran überhaupt generell auf die Straße geht und halt die militanten Aktionen gegen die Religionswächter und gegen das Regime halt organisiert. Meine Frage, also die Frage, die ich mir stelle, ist eigentlich gar nicht wirklich, welche Klasse ist das, sondern was wird da eigentlich für ein Bewusstsein mobilisiert und welches Bewusstsein ist da am Werke? Und was ich bis jetzt festgestellt habe, ist, oder was ich über meine rudimentären Kenntnisse über den Iran und das, was ich im Internet mir zusammenlesen kann und das, was ich in den offiziellen Medien wahrnehme, ist, das ist einfach, das ist, was Kommunisten zu organisieren haben, und das ist auch eigentlich wirklich der Bruch mit den herkömmlichen Gesetzen, die auf in dieser kapitalistischen Welt bis jetzt geherrscht haben, immer in jeder revolutionären Bewegung oder Protestbewegung, nämlich dass im Iran das erste Mal wirklich das revolutionäre Unbehagen organisiert worden ist, und zwar klassenübergreifend. Das heißt, dass die Mittelschicht, Frauen und Männer, und ich glaube im Iran vor allen Dingen die Frauen, was wiederum das revolutionäre, was einen besonderen revolutionären Moment ausmacht, ja, also so viele Frauen, die auf iranischen Demos selbst in Deutschland unterwegs sind, davon träumen deutsche Autonome und deutsche Linke. Ja? Bei uns, wenn man sich den schwarzen Block anguckt, da laufen 10% Frauen rum. Wenn man mal wirklich Glück hat und wenn es ganz toll ist und super feministisch, sind 20%. Im Iran ist es, was ich an Bildern sehe bei YouTube, was ich selbst hier in Deutschland sehe, an den Auslandsorganisationen, die hier auf die Straße gehen, sind das über 50% Frauen. Ja? Allein das ist schon der Oberhit. Nee, da waren die Frauen. Ja, nee, da, das will ich nicht an solche spektakulären Persönlichkeiten, die jetzt hier so aufgearbeitet werden, irgendwie festmachen, sondern das ist einfach, was man an Bildern sieht. Es sind die Frauen am Start, und der Punkt ist halt, und das kann nur über die Mittelschicht und das Proletariat. Das ist das, was, und das ist der Bruch mit den herkömmlichen Gesetzmäßigkeiten, nämlich dass das wirkliche revolutionäre Unbehagen organisiert worden ist, wo die Leute sagen, wir erdulden die Bedrückung nicht, und zwar die allgemeine Bedrückung. Die Mittelschichtsfrau, die sagt, ich darf keinen Drogen nehmen und ich darf hier nicht ficken und ich darf hier nicht saufen und auf der Straße knutschen, mit wem ich will. Und der Unterschichtmensch, der sagt, ich habe die Schnauze voll von wochenlang nur Reis fressen. Ja? Ja. Und das ist das, das hat nichts mit Bewusstsein zu tun, sondern das ist das revolutionäre Unbehagen, was es für Kommunisten immer zu gilt, zu organisieren. Egal in welcher Klasse. Ja? Und da ist dann auch so eine Klassenanalyse für mich nicht so interessant, ja, ob das jetzt das Proletariat in der Hauptsache ist oder die Mittelschicht, sondern die Bedrückung ist da und die artikuliert sich. Ja, und die hat sich das erste Mal revolutionär artikuliert im Iran seit Jahrzehnten, weil es nämlich immer so ist. Es ist immer quasi per Gesetzmäßigkeit in diesen Verhältnissen so gelaufen, dass wenn dieses revolutionäre Unbehagen sich irgendwo gezeigt hat und die Leute sich artikuliert haben, sich Anführer präsentiert haben, kommunistische Parteien, ja, oder Linke oder in den meisten Fällen reaktionäre Rechte, die gesagt haben, wir vertreten jetzt für euch stellvertretend euren Protest und wir machen jetzt irgendwas, ja. Hauptsache, wir machen was. Sie sagen immer, wir haben einen Plan und dann tun sie was. In der Regel leiten sie das in das Übliche ab und der ganze Gang geht so weiter, statt in Rot, dann in Grün oder statt in Grün, dann in Schwarz, wer auch immer. Das kann man sich im Ostblock angucken, das kann man sich besonders dramatisch in Afrika angucken, ja, wo das Unbehagen immer da ist. Quasi per Verhältnis ist in ganz Afrika das Unbehagen immer da, wo es immer so war, dass sich die schlimmsten, grauseligsten Leute hingestellt haben und gesagt haben, wir sind jetzt die Befreier und dann wird alles noch viel schlimmer. Der Sudan, wo die Leute jahrelang und Jahrhunderte überhaupt grauenhaft, Hunger, alles, Tod und Teufel, und die Leute sind verzweifelt und sie äußern ihr Unbehagen und dann stellen sich die Islamisten hin, ja, und die Masse ist analphabetisch und dann stellen sich die Islamisten hin und sagen, wir haben die Lösung, Scharia. Ja, und so wird aus dem schlechten Zustand ein noch schlechterer Zustand gemacht. Und das gibt das kann man auf der Welt immer wieder beobachten, im Ostblock, in Afrika, überall. Und die Iraner haben es geschafft, bis jetzt, ja, und jetzt werde ich pessimistisch, wo ich bis jetzt so pathetisch und optimistisch war, die Iraner haben es bis jetzt geschafft, aufgrund ihres hohen Bildungsgrades, den ich jetzt so materialistisch nicht herleiten kann, irgendwie wie das gekommen ist, aufgrund ihres hohen Bildungsgrades, dass sie auf ihrer historischen Erfahrung auch, die sie gemacht haben mit den verschiedenen Revolutionen, den verschiedenen Umstürzen, den verschiedenen Regimen, Monarchie, Islamisten, wieder Islamisten, Kommunisten, die die Islamisten unterstützen, Monarchisten, die wieder die und so weiter, dem ganzen Abendtheater, was in den letzten 50 Jahren stattgefunden hat, wo immer es für die Masse des Volkes am Ende übel ausgegangen ist, ja, haben die Iraner jetzt die historisch einmalige Situation erreicht und haben das Beispiel gegeben, wo sie gesagt haben, bis jetzt noch ihr Unbehagen artikulieren, ohne dass sie auf irgendeinen Führer abknicken. Mousavi hat es versucht, ja, hat sich bis der Bewegung hinterhergerannt und hat es nicht wirklich geschafft, sich an die Spitze zu stellen. Ja. So stellt das für mich jetzt erstmal dar, ja, dass es momentan führerlos ist, ja, aber ich befürchte für diese Revolution Schlimmes, und da komme ich ganz schnell auf das, was Finkenberger bis jetzt gesagt hat. Der Punkt ist ganz einfach, was sollen die Leute machen? Sie artikulieren sich revolutionär, und zwar originär revolutionär und nicht pseudo-kommunistisch sonst wie. Sie artikulieren ihr Unbehagen, und entweder, was ich für nicht besonders wahrscheinlich halte, ist, wird sich jetzt irgendein Führer, eine Führerin melden, die dann sagt, ich habe hier die Organisationsstruktur, bitteschön, macht, ich kann euch jetzt zeigen, wie es geht, und da geht es lang, und dann wird alles wie üblich weiterlaufen. Die Frauen können dann das Kopftuch tragen bis hier statt bis hier, und es gibt nur noch für 3 Küsse einen Messerstich in den Arm statt nur für einen Kuss und andere Gruseligkeiten. Es gibt nur noch 10 Peitschenschläge statt 30. Entweder passiert dieses, oder die Leute können, und das ist, glaube ich, meines Erachtens nach das Realistischste, was zu machen ist, es ähnlich zu machen wie in der Türkei, wo sich einfach ein Block organisiert, so wie unter Atatürk, der sagt, wir trennen jetzt radikal die Religion von dem Staat. Es gibt jetzt hier einen säkulären Staat, ja, und wo die Religiösen brutal unterdrückt werden, wie sie es gehört, ja, in diesen Verhältnissen, und zwar so lange, bis es eine kommunistische Weltbewegung gibt, um den ganzen Quatsch aufzulösen, weil anders funktioniert es nicht. Aber zum Beispiel als Kommunist wäre für mich jetzt, ich bin ganz einig mit den Arbeiterkommunisten und anderen vernünftigeren Linken im Iran, dass jetzt dass Räte errichtet werden müssen, dass die Leute sich selbst organisieren müssen, aber das ist in dieser Welt ganz einfach nicht drin. Ja? Das gibt gar nicht alles. Wer soll das machen? Man stellt sich das vor. Ja? Die brauchen Außenhandel, es funktioniert keine Wirtschaft mehr mit. Du schiebst das jetzt in eine neue Runde Diskussion, ja, die möchte auch gehen. Nö, aber das zieht das doch genau hin. Das ist doch genau das. Mal, ja, das ist doch die Frage. Ja? Das ist doch die Frage. Und deswegen, die können es machen wie die Türkei. Das ist realistisch. Das ist ein realistisches Ziel, dass es einen säkulären Staat gibt, ja, wo das Militär darüber überwacht, ja, dass die Religiösen die Fresse halten. Ja, und wenn sie siehst ja, wie es in der Türkei weitergegangen, ja, ist. Nicht? Da. Und in der Türkei bangt es auch schon. Ja, ja. Genau. Und so sieht es in die Verhältnisse. Ja. Also mehr ist nicht drin. Türkei, ja. Das ist das Beispiel. Es zeigen sich im Moment Ermüdungserscheinungen und naturwüchsige Auflösungserscheinungen. Deswegen müssen wir kurz schauen, wie wir Diskussion jetzt abrunden können in der nächsten Viertelstunde. Und jetzt warst du noch einmal auf der Liste. Sonst sehe ich keine Meldungen im Moment. Ja, war da drüben noch irgendwelche Diskussionsinterventionen? Ansonsten habt ihr auch das Bedürfnis, darauf wieder zu antworten, ja, also sodass wir in die Runde gehen können. Nur sagen, was ist möglich? Der schwache Punkt dieser Bewegung ist keine Frage. Das ist absolut zu sehen, und weil es überhaupt nicht möglich ist, eine Führer für diese Bewegung, weil im Iran gibt es kein politisches Leben, politische Existenz, dass irgendeine Führer oder irgendeine politische Gruppe, die sich in diesem Zeit im Iran gehalten hat, entweder wurde verhaftet oder teilweise arbeiten mit dem Regime, und ja, nur es ist alles, was gibt, ist es also im Ausland, die weiter existiert, aber im Iran gibt es keine sogenannte, außer diese Islamisten, gibt es keine andere Möglichkeit. Deswegen die Bewegung im Iran versucht, soweit Mousavi oder Karoubi für sich gewinnen und durch ihn oder die beiden Menschen sich weiter die Bewegung lebendig halten. Aber schade, dass wir bis jetzt keine richtige Führer für diese Bewegung haben. Und es wird es auch nicht so leicht geben.